Zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, stellte die neue Sozialistische Partei Rumäniens kürzlich ins Internet die Zuce-Ideologie, den Abriss der revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-il.